Perry Rhodan war der Unsterblichkeit auf der Spur. Er wollte das kosmische Rätsel lösen, das ihm jene geheimnisvollen Fremden gestellt hatten, die vor 10.000 Jahren mit ihrem Planeten aus dem Vega-System verschwunden waren. Noch aber bedrohten die Topsieder das Vega-System und damit bestand auch weiterhin die Gefahr, dass sie die Erde entdeckten. Deshalb beschloss Rhodan, sich zunächst auf den Abwehrkampf gegen die Topsieder zu konzentrieren und erst danach die Spur der Unsterblichen wieder aufzunehmen. Da hinten ist der Topsieder. Siehst du ihn? Ja, unsere Maschine jagt ihn. Getroffen! Wir haben ihn getroffen. Der Topsieder kommt genau auf uns zu. Er brennt. Er muss runter. Er kommt hier bei uns runter. Komm, komm, den schnappen wir uns. Er ist unten. Ja, die Topsieder kommen raus. Los, na los, hin zu ihnen. Es sind drei. Hör doch auf zu schießen. Nicht schießen. Sie haben die Hände oben. Sie ergeben sich. Ich hasse diese Topsieder. Ich hasse sie. Aber das ist doch kein Grund, sie umzubringen. Wir haben den Befehl, Gefangene zu machen. Na los. Los, führen wir sie ab. Na gut. Lassen wir sie leben. Endlich. Endlich wirst du vernünftig. Wir müssen uns nicht so benehmen wie sie. Wir werden sie nicht ermorden, nur weil sie anders sind als wir. Los, Topsieder. Kommt, wir bringen euch in den Palast. Lasst uns leben. Bitte lasst uns leben. Ja, ja, lassen wir ja. Nun kommt endlich, bevor wir es uns anders überlegen. Perry Rhodan war allein in seiner Kabine. Vor ihm auf dem Tisch stand ein pharaonisches Bildsprechgerät. Auf dem Bildschirm erschien das Gesicht des Pharaonen Chector, eines Verbindungsoffiziers, mit dem Perry Rhodan schon öfter zusammengearbeitet hatte. Chector, ich muss Sie dringend sprechen. In Ihrem Schiff? Die Handelsverträge zwischen Terra und Ferrol sind noch nicht unterzeichnet. Das ist im Moment unwichtig. Ich habe andere Probleme. Also gut. Ich komme, Rhodan. Und noch etwas, Chector. Besorgen Sie mir 5 Perücken. Wie bitte? Was soll ich? Ja, ich benötige 5 Perücken. Wozu das? Ich habe vor, die Topsieder ein für alle Mal aus dem Vega-System zu vertreiben. Mit Perücken? Ja, die sind in diesem Fall sehr wichtig. Wo treffen wir uns? In meinem Schiff oder in der Stadt? In der Stadt. An der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Einverstanden. In einer Stunde. In einer Stunde. Die Einstellung der ferronischen Bevölkerung gegenüber den Terranern hatte sich dramatisch verschlechtert. Die Topsieder hatten das Vega-System noch nicht verlassen und schon forderten viele Ferronen, dass auch die Terraner abziehen sollten. Dabei waren die Ferronen nicht in der Lage, sich bei einem erneuten Angriff der Topsieder zu behaupten. Doch das hatten viele von ihnen wohl schon vergessen. Rhodan, Reginald Bull und John Marshall waren daher gut beraten, im Schutze der Dunkelheit in die Stadt zu gehen und sich dort heimlich mit Chector zu treffen. Ein Wahnsinnsunternehmen. Warum treffen wir Chector nicht in der Stardust? Das wäre völlig ungefährlich für uns. Würde aber nicht in meine Pläne passen. Ich will nicht, dass man uns zusammen mit Chector sieht. Es war schwierig genug, dafür zu sorgen, dass er nun als einer unserer schärfsten Gegner gilt, der auch zu Terrorakten gegen uns bereit ist. Naja, das ist richtig. Leise. Ich glaube, Chector kommt. Ja, er ist es. Er ist unruhig. Ich möchte möglichst bald wieder aus dieser Gegend verschwinden. Chector, hier sind wir. Rhodan? Man hat mich wahrscheinlich beobachtet. Man darf mich nicht mit Ihnen sehen. Haben Sie die Perücken, Chector? Ja, 5 Stück. Es war sehr schwierig, sie zu beschaffen. Was wollen Sie damit? Das verrate ich Ihnen später. Was ist mit Ihren Leuten? Ich habe 20 kampferfahrene Männer. Zuverlässig? Unbedingt. Chector, Sie sollten uns vertrauen. Wir werden nicht in die Geschicke Ihres Volkes eingreifen. Die Widerstandsgruppe ist im Unrecht. Sie werden von meinen Leuten niemals mehr sehen als jene, die im Handelsstützpunkt tätig sind. Hätte Ihr Herrscher nicht um Waffenhilfe ersucht, wir wären längst verschwunden. Ich glaube Ihnen, Rhodan. Gut. Dann greifen Sie an wie geplant. Verwenden Sie dabei Ihre normalen Waffen. Die sind tödlich. Wollen Sie das Leben Ihrer Männer opfern? Die werden sich zu schützen wissen. Sorgen Sie dafür, dass die Aktion der Öffentlichkeit bekannt wird. Und nochmals, schießen Sie scharf. Glauben Sie nur nicht, Sie können das topsidische Flottenkommando mit Halbheiten überzeugen. Perry, eine Streife. Beeilen Sie sich, Rhodan, was gibt es noch? Wie sieht es im Lager der Widerstandsgruppe aus? Waren Sie dort? Natürlich, jeden Tag. Man hat Ihre Ansprache an die Bevölkerung von Ferrol gehört. Sehr gut. Das war alles für heute, Chector. Ich hoffe, dass Ihr Plan gelingt, Roden. Ich verschwinde jetzt. Ja, gehen Sie. John, hat das ehrlich gemeint? Einwandfrei, Perry. Ich habe seine Gedanken ständig überwacht. Er meint es ehrlich. Er hat Angst, dass unsere Leute bei dem Überfall getötet werden. Als Roden, John Marshall und Reginald Bull zur Stardust zurückkehrten, warteten Crest und Tora an der großen Bodenschleuse auf sie. Harry, ich möchte wissen, wozu wir ein kampfkräftiges Schlachtschiff der Imperiumsklasse haben. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir... Es geht nicht nach dir, Bully. Ah, das sind Crest und Tora. Crest, haben Sie die von mir angefertigten Unterlagen überprüft? Ja, das habe ich. Die angegebenen Sprungkoordinaten stimmen ebenso wie die Hinweise über das betreffende Sonnensystem. Dieser Stern besitzt in der Tat Planeten. Übertragen Sie die Daten bitte auf Mikroband. Verwenden Sie eine der üblichen Automatenspulen. Es muss nicht nur echt aussehen, sondern auch echt sein. Sie spielen mit dem Feuer, Roden. Die Menschen spielen seit Anbeginn ihrer Geschichte damit, Tora. Auch Ihre Vorfahren wussten den großen Einsatz zu schätzen. Damit sind die Arkoniden einmal mächtig geworden. Ja, da haben Sie allerdings recht. Wie schön, dass Sie das einsehen. Kann ich mich auf Sie verlassen? Natürlich können Sie das. Mir ist klar geworden, dass Sie wirklich daran interessiert sind, das Leben Ihrer Männer zu schonen. Damit riskieren Sie aber allerlei. Jeder Tote ist einer zu viel. Bully, John, ich bin in meiner Kabine. Bringt André Noir und Ishimatsu mit. Und Captain Klein. Wir sehen uns in 10 Minuten. Zehn Minuten später fanden sich Bully, der Telepath John Marshall, André Noir, der Hypno, Ishimatsu, die Seherin und Captain Klein in der Kabine Perry Rodens ein. Klein breitete 3 Uniformen auf dem Tisch aus, die teilweise verbrannt waren. 2 von ihnen wiesen in Brusthöhe hässliche, an den Rändern verkohlte Schusslöcher auf. Das Oberteil der 3. Uniform war fast vollständig zerstrahlt worden. Sehr ordentlich, Klein. Saubere Arbeit. Hoffen wir, dass es überzeugend genug ist. Wenn jemand in diesen Uniformen gesteckt hätte, dann wäre er sofort tot gewesen, Sir. Die kleinen Löcher hier, die stammen von ferronischen Ultrastrahlern. Und das da? Das Riesenloch, Bully? Das stammt von einer Waffe der Arkoniden. Ich muss da aufpassen, dass nicht die ganze Uniform dabei draufgeht. Ishi, ich muss Ihnen leider zumuten, dieses Kleidungsstück zu tragen. Wir werden Ihre Haut noch so präparieren, dass sie ebenfalls verbrannt aussieht. Auch die Heldenbrüste von John Marshall und André Noir werden mit Brandwunden geschmückt. Das wird den beiden sicherlich stehen, Perry. Ja. Was ist mit Ihnen, André? Sie werden ja so blass. Ach, tatsächlich? Ishi, der Plan wird auf die Sekunde genau abrollen. Sie täuschen eine Flucht mit einem ferronischen Luftgleiter aus dem Schiff vor. John und André verfolgen Sie mit einem gleichartigen Fahrzeug. Ja, das ist klar. Sie tragen alle arkonidische Mikroreaktoren unter der Kleidung. Sie können sicher sein, dass die davon aufgebauten Individualabwehrschirme keinen einzigen Energiestrahl durchlassen. Na, hoffentlich. John, Sie schießen mit einer Arkonidenwaffe auf die fliehende Spionin. Ishi wird von Ihnen in dem Augenblick erschossen, in dem sie den Gleiter verlässt. Anschließend werden Sie und André von den Leuten der ferronischen Widerstandsbewegung niedergeschossen. Na, hört sich gut an. Sie fallen um und zünden die Qualmpatronen, damit die angeblichen Schussöffnungen frisch und überzeugend aussehen. Sie werden dann so schnell von uns geborgen, dass die Ferronen sie nicht näher untersuchen können. Und wozu soll das alles gut sein? Die Ferronen werden von Ishi ein Mikroband aufnehmen, auf dem verzeichnet ist, woher wir kommen. Von der Erde? Eben nicht. Dorthin will ich die Topsieder bestimmt nicht locken. Ja, klar. Ich hab's kapiert. John, Sie werden einen Arkoniden spielen. Die ferronische Öffentlichkeit muss glauben, dass auch ein Arkonide bei dem Zwischenfall getötet worden ist. Gut. Wann starten wir? In 2 Stunden. Mit diesem Plan wollen wir die Topsieder aus dem Vega-System vertreiben. Ohne Blutvergießen. Darauf kommt es an. Ich meine doch, das sollten wir schaffen, nicht wahr? Kurz nach Sonnenaufgang startete Ishimatsu zu ihrer vorgetäuschten Flucht aus der Stardust. Sie landete kaum 20 Meter von dem hinter Containern versteckten Chector und seiner Widerstandsgruppe. Als sie aus der Maschine sprang, um zu Fuß zu flüchten, rasten John Marshall und André Noir in einem 2. Gleiter heran. Sie landeten und eröffneten das Feuer auf Ishimatsu. Los, André, raus. Ich schieße auf Ishi. Halt! Stehen bleiben! Ishi! Nein! Ah! Die Rebellen! Feuer! Er schießt sie! Das genügt. Sie sind tot. Wartet! Irgendwo muss sie das Material haben, das sie uns versprochen hat. Ah, hier! Ich habe es! Weg jetzt! Weg! Schnell! Mensch, André, zünd endlich die Qualmpatrone. Oh Mann, das hätte ich fast vergessen. Was ist mit Ishi? Ishi ist bewusstlos. Gut so. Das qualmt schön. John, halt deinen Fuß still! Pass auf, André, die Leute kommen näher. Das ist zu früh. Zwinge sie fern zu bleiben, bis Perry uns holt. Kein Problem. So, zufrieden, John? Gut so. Hast du auch was gelernt, Dicker? Wie fühlt man sich denn so als Leiche? Wenn Perry doch endlich käme. Die Veronen wollen uns unbedingt helfen. Oh Mann, du bist erlöst. Das Kommando von der Stardust kommt schon und holt uns. Schnell, bringt die Toten zur Stardust. Beeilt euch, Leute! Einige Stunden später sprach Perry Rhodan mit Chector. Die beiden Männer benutzten abhörsichere Bildfunkgeräte. Rhodan sah, dass Chector nun wieder die Uniform der Feronischen Flotte trug, die ihn als hohen Offizier auswies. Der Tod war zutiefst bestürzt, Chector. Die Untersuchungen laufen. Passen Sie auf, dass Sie nicht gefasst werden. Sind Ihre Leute... Ich meine, haben Sie überlebt? Natürlich. Alles in bester Ordnung. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Haben Sie die Spule mit den Aufzeichnungen? Ja, ich habe sie Ishimatsu abgenommen. Sie ist ausgewertet worden, bleibt aber in meinem Besitz. Ich gehöre zu den führenden Männern der Widerstandsgruppe, deren erklärtes Ziel es ist, alle nicht-veganischen Mächte von hier zu vertreiben. Ausgezeichnet. Planung C läuft heute noch an. Kümmern Sie sich um das Gefangenenlager mit den Topsiedern. Wie heißt unser Mann? Ken Tork. Er war einige Zeit Stellvertreter des topsidischen Oberbefehlshabers. Mhm. Ein wichtiger Mann. Den brauche ich. Ein Mann wie er muss intelligent sein und logisch denken können. Dieser Mann besteht nur aus Logik. Gefühle in unserem Sinne kennt er nicht. Sorgen Sie dafür, dass dieser Kren Tork von dem Überfall auf meine Leute erfährt. Am besten spielen Sie ihm Bildmaterial zu. Lassen Sie ihn wissen, dass Sie zum Widerstand gehören. Und danach führen Sie mir den Topsieder zum Verhör vor. Das wird sehr schwer sein. Ich werde beim Tork durchsetzen, dass Sie diesen Topsieder zu mir bringen. Wenn Sie das tun, ja, dann werden wir es schaffen. Unmittelbar nach diesem Gespräch ging Perry Rhodan zu einem Beiboot-Hangar, in der die S-7 startklar vor den offenen Schleusentoren stand. Major Nissen, der Kommandant des Beibootes, unterhielt sich mit Crest, Thora und Reginald Bull, als Rhodan eintraf. Nun, Major Nissen, alles klar? Ja, Sir. Die S-7 kann starten. Gut, Nissen. Jetzt hängt alles von Ihnen ab. Ihr Beiboot hat einen Aktionsradius von 500 Lichtjahren. Springen Sie in den interstellaren Raum hinaus und fliegen Sie den Punkt an, den wir berechnet haben. Dann funken Sie den verschlüsselten Text mit höchster Sendeleistung. Ja, Sir. Anschließend kommen Sie zurück. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Wenn meine Sendung abgehört und eingepeilt wird, dürften wir einige Chancen haben. Man wird Sie hören. Die andere Seite wartet nur darauf, dass wir einen solchen Fehler machen. Tun wir ihr also den Gefallen, die galaktischen Positionen unserer Heimatwelt durch unvorsichtige Richtstrahlsprüche zu verraten. Starten Sie. Ja, Sir. Kommen Sie, wir verlassen den Hangar. Ich bin gespannt, ob die Topsieder uns in die Falle gehen. Das werden sie, Bulli, ganz sicher. Der Tort möchte uns in einer Stunde sprechen. Die Nachricht kam eben. Gut. Gibt es irgendwelche Meldungen des Feronischen Sicherheitsdienstes? Ja, drei. Man sucht fieberhaft nach den Attentätern. Die Regierung hat heftige Vorwürfe gegen die Opposition erhoben. Und der Handelsvertrag zwischen Ferol und uns ist nun sicherer als zuvor. Also schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Thora, wir werden bald Besuch bekommen. Besuch? Von den Feronen? Feronen? Nein. Sind Sie sicher, dass die Topsieder das Interkosmo beherrschen? Natürlich, das von Topsied verwaltete Delta-System gehört zum großen Imperium. Gehörte. Die Burschen sind Ihnen längst über den Kopf gewachsen. Und Arkon lässt Sie gewähren. Ahnen Sie, wohin das führen muss? Topsied wird die außenliegenden Planetensysteme erobern. Was unternimmt man dagegen auf Arkon, Ihrer so großartigen Heimatwelt? Ich hätte mich gewundert, wenn Sie auf eine solche Bemerkung verzichtet hätten, Rhodan. Die Initiative ist verloren gegangen. Sie wissen es. Ich wollte Sie nur noch einmal daran erinnern. Es wird höchste Zeit, dass Ihr Imperium starke Freunde gewinnt. John Marshall sah aus wie ein Arkonide, als er im Gefangenenlager auf dem kleineren der beiden Ferrolmonde erschien. Er trug eine weiße Perücke und rote Kontaktlinsen. Reginald Bull dagegen hatte sein Äußeres nicht verändert. Er trat als Kommandant eines arkonidischen Hilfsvolkes auf. Voller Unbehagen blickten die beiden Männer auf die Topsieder hinab, die in Gitterkäfigen gefangen gehalten wurden. Chector, wer ist dieser Gefangene? Das ist Krent Hawk, ein hoher Stabsoffizier. Er ist ein sogenannter Tuptor. Er hat also den Rang eines Schlachtkreuzerkommandanten. Krent Hawk, Tuptor des Drei-Sonnenreiches, antworten Sie. Ich weiß, dass Sie mich verstehen. Was wollen Sie von mir? Mein Kommandant wünscht Sie an Bord seines Schiffes zu verhören. Ich bin ein Gefangener der Primitiven. Ich habe nichts mit Ihnen zu tun. Sie unterstehen der Gerichtsbarkeit des Imperiums. Chector, öffnen Sie und lassen Sie den Gefangenen heraus. Ja, Herr. Kommen Sie raus, Krent Hawk, und machen Sie keine Dummheiten. Ich stamme von der Welt, die Sie versehentlich mit dem hiesigen Hauptplaneten verwechselt haben. Soll ich den Gefangenen zum Beiboot bringen, Arkonide? Natürlich, worauf wartest du? Ja, Herr, wir gehen. Krent Hawk, los, ab dafür. John, was ist? Hat die Echse angebissen? Sie hat, Bully. Krent Hawk hat Angst. Und unser Freund Chector bringt ihm gerade bei, dass er zur feronischen Widerstandsbewegung gehört. Ausgezeichnet. Dann können wir den beiden ja beruhigt folgen. In der Hauptleitzentrale der Stardust warteten Perry Rodan, der als Arkonide maskiert war, Crest und Tora auf den gefangenen Topsieder. Die stolze Arkonidin hatte wenig Verständnis für die Art, mit der Perry Rodan versuchte, die Topsieder aus dem Vega-System zu vertreiben. Das Beiboot ist gelandet. Chector und die Topsieder kommen. Alles verläuft genau nach Plan. Glauben Sie nur nicht, dass Sie die Topsieder mit bloßen Behauptungen und gefälschten Unterlagen hereinlegen können. Ich kenne die Topsieder. Sie haben keine Gefühle. Das ist mir bekannt, Crest. Hoffentlich richten Sie sich danach. Noch reichen Ihre Trümpfe nicht aus. So werfen Sie die Topsieder nicht hinaus. Warten Sie ab, Crest. Es sind noch nicht alle Karten auf dem Tisch. Sie sind ein Barbar, Perry Rodan. Sie arbeiten mit primitiven Mitteln. Sehr primitiven. Eben das wird man Arkoniden niemals zutrauen. Haben Sie nicht behauptet, Tora, diese Burschen dächten grundsätzlich logisch? Das stimmt. Also müssen Sie gerade wegen dieser Eigenschaft erkennen, dass mein kleines Spiel echt ist. Eine gewagte Theorie. Sind Sie sicher? Sie sind kein Arkonide. Was meinen Sie wohl, Crest, weshalb ich die Perücke aufgesetzt habe? Eine Echse wird nicht erkennen, dass ich kein Arkonide bin. Für Sie sind Arkoniden groß, schlank und haben eine weiche Haut. Sie haben weiße Haare und rötliche Augen. Noch Einwände? Nein. Nein, eigentlich nicht. Wir werden den Topsieder verhören und dabei werden wir ihn mit Hilfe der Mutanten und mit Psychostrahlern beeinflussen. Wir werden Ideengut in seinem Hirn verankern, das ihn zwingen wird, genau nach unseren Wünschen zu handeln. Ja, und dann? Danach liegt alles bei unserem Freund Chector, dem angeblichen feronischen Rebellen. Wenn er von den Topsiedern durchschaut wird, war alles vergeblich. Was bleibt dem Barbaren dann noch? Der Angriff. Natürlich müssen wir uns auch so sehen lassen, um unserem Plan Nachdruck zu verschaffen, aber vorläufig sind wir noch nicht zu einem offenen Schlagabtausch gezwungen. Wir sind Ihnen überlegen. Wir könnten Sie in die Flucht schlagen. Und sollten einen Zufallstreffer riskieren? Nein, Tor. Wenn die Topsieder wirklich die eiskalten Logiker sind, die Crest in Ihnen sieht, dann wird der Plan gelingen. Die Topsieder sind so, wie ich sie geschildert habe. Kurz vor Sonnenaufgang stoßen wir in das System vor, mit allem, was wir haben. Wir werden dem Tort mitteilen, dass es unbedingt nötig ist, einen Erkundungsflug zu unternehmen. Wozu? Was wollen Sie damit erreichen? Chector wird mit einem feronischen Zerstörer fliehen. Der Topsieder wird bei ihm sein. Und er würde eine gelungene Flucht niemals akzeptieren. Wie bitte? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Chector könnte logischerweise nicht mit dem Topsieder fliehen, solange wir mit dem Schlachtschiff in seiner Nähe sind. Er könnte uns nicht entkommen. Kein Topsieder würde die Flucht als echt ansehen, solange wir die Chance haben, sie zu verhindern. Ja, Sie haben recht. Wenn wir nicht da sind, können wir ihn nicht abfangen. Wenn Major Nissen jetzt noch funkt, dass eine riesige Flotte von Arkonidenschiffen zum Vega-System unterwegs ist, werden die Topsieder das Feld räumen. Vorausgesetzt, dass die Meldung abgehört wird. Sie scheinen zu glauben, dass Ihre Pläne immer aufgehen, wie? Sie werden es noch lernen, Tora. Ganz bestimmt. Das werden Sie. Kurz nach Sonnenuntergang teleportierte Taku Kakuta mitten in das Gefängnis hinein, in dem der Topsieder Krentork gefangen gehalten wurde. Der argonidische Kampfanzug machte Taku unsichtbar. So konnte er unbemerkt beobachten, wie eine Gruppe von Pharaonen unter der Leitung Chektors das Gefängnis stürmte und die Wachmannschaften mit Hilfe von Paralysestrahlern lähmte. Da er überdies ein positronisches Übersetzungsgerät bei sich hatte, verstand er, was die Rebellen sagten. Das ist Chektor mit seinen Leuten. Pünktlich auf die Sekunde. Dort hinten. Die letzte Tür. Dort muss er sein. Los, öffnet die Tür. Wir haben keinen Schlüssel. Sei nicht so dämlich. Nimm den Desintegratorstrahler. Na los doch. Vorsicht. Zur Seite. Krentork, kommen Sie. Nein, ich bleibe. Das sollten Sie sich genau überlegen. Sie wissen, dass ich gegen die Stationierung der Arkoniden bin. Ich helfe Ihnen im Auftrag der Widerstandsbewegung. Ist der Tort informiert? Nein, wir werden ihn stürzen, sobald wir ein Abkommen mit Ihrem Flottenkommando getroffen haben. Wir möchten weder Sie noch die Arkoniden bei uns haben. Verlassen Sie unser System und wir werden Ihnen helfen, Ihre Feinde zu besiegen. Ich bin Gefangener. Ich kann nichts tun. Vielleicht doch. Ich biete Ihnen die genauen Unterlagen über die galaktische Position jenes Planeten an, von dem die Arkoniden stammen, mit denen Sie es hier zu tun haben. Sie kommen nicht von Arkon? Nein, von einer Kolonialwelt. Daher also die überraschende Aktivität. Ich gehe mit Ihnen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir verhandeln werden. Haben Sie ein Raumschiff? Ja, der Zeitpunkt ist günstig. Der Arkon-Kreuzer ist nicht da. Eine einmalige Chance. Sie wissen, dass ich durch den Verrat eines Arkon-Weibes die galaktonautischen Unterlagen erhalten habe. Tatsächlich? Ich hielt es für ein Gerücht unter Gefangenen. Es ist wahr. Sichern Sie mir zu, dass Ihre Flotte abziehen wird. Das wird sie. Das ist sicher. Wir müssen uns beeilen. Roden hat eine Raumflotte alarmiert. Sie ist im Anflug auf unser System. Sie sind verloren, wenn Sie nicht sofort handeln. Haben Sie Beweise? Die bekommen Sie. Gut. Lassen Sie uns gehen. Schnell. Mit dem modernsten Raumschiff der Pharaonen entkamen Chektor und der topsidische Offizier Krentork in den Weltraum. Kein anderes Pharaonenschiff hätte ihn einholen können. Dazu war nur die Stardust in der Lage, doch sie schwebte weit ab vom Geschehen im Leerraum zwischen den Planeten. Perry Rhodan, Reginald Bull, Crest und Tora hielten sich in der Hauptleitzentrale auf, als ein verschlüsselter Funkspruch aus dem Raum der Sonne Capella eintraf. Die Dechiffrierung ist beendet. Klartext kommt. Hoffentlich können die Topsieder den Text auch entschlüsseln. Darauf können Sie sich verlassen, Bulli. Sie haben entsprechende Geräte. Admiral Nissen an seine Erhabenheit Großadministrator Rhodan. Kurierbefehl Nummer 3-1219 erhalten. S-7 unter Kommandant 10 wohlbehalten angekommen. Alarmzustand auf Capella 5 angeordnet. Ausrüstung der Flotte nahezu beendet. Zielgebiet bekannt. Sprungkoordinaten errechnet und programmiert. Verfügbare Kräfte. 22 Schlachtschiffe Imperium-Klasse. 31 Schlachtkreuzer Archon-Klasse. 77 leichte Kreuzer. 105 kleinere Einheiten. Ich starte in 7 Pontas gültiger Galaktozeit. Erbitte weitere Befehle und Bestätigung meiner Nachricht. Gezeichnet Nissen. Flottenadmiral. Na also, Nissen hat sich zum Admiral und mich zum erhabenen Großadministrator befördert. Eine solche Unverschämtheit habe ich noch nie erlebt. Wie kommen Sie dazu, die ehrwürdigen Titel meines Volkes für Ihre Zwecke zu verwenden, Sie Barbar? Tora. Ich hasse sie, Rodan. Ich hasse sie, Barbar. Ich kann das nicht mehr hören. Ich gehe. Ist sie nicht wunderbar? Sie ist ehrlich und das schätze ich. Es war ein wenig zu viel für sie. Sie wird es verkraften. Bulli, antworte Nissen über Hypercom-Richtstrahl. Rodan an Flottenadmiral Nissen. Starten Sie sofort nach Abschluss der Ausrüstungsarbeiten. Alarmstufe 1 für die Flotte. Bereiten Sie sich auf massierten Angriff gegen topsidische Einheiten vor. Erwarten Sie mich nahe des 38. Vega-Planeten. Kurierschiff sofort zurücksenden, gezeichnet Rodan. Antwort geht raus. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass Nissens Nachricht von den Topsidern abgehört wird. Wenn Krentork seine Einheiten erreicht, ist der Boden vorbereitet. Wenn er dazu noch die Daten über unsere angebliche Heimatwelt mitbringt, möchte ich den Flottenchef sehen, der nicht augenblicklich reagiert. Sie haben wieder einmal recht, Rodan. Ihr Plan geht auf. Wir werden sie besiegen, weil sie logisch denken. Die Topsieder werden das Feld räumen, weil sie wissen, dass sie einer solchen Flotte haushoch unterlegen sind. Bulli? Ja, Perry. Wir kehren nach Ferrol zurück. Dort werden wir von Chectas Flucht erfahren und die Verfolgung aufnehmen. Sie werden ihn sehr schnell einholen. Erst dann, wenn es taktisch richtig ist, Crest. Erst dann. Zwanzig Stunden später nahm die Stardust die Verfolgung auf. Das Raumschiff verließ den inneren Bereich des Vega-Systems und stieß bis in die Nähe des 40. Planeten vor, einem eisigen Gasriesen, der nur noch wenig Wärme von der Vega empfing. Bremsverzögerung in 8 Sekunden. Ortung an Kommandant. Topsidische Raumschiffe in Rot 32 Grad, vertikal grün 18,5 Grad. 62 Einheiten, dichte Staffelung. Fahrt nach Berechnung 2118 Sekundenkilometer. Ende. Wir fliegen mitten in die Flotte der Topsieder hinein. Das wissen die Echsen längst. Mal sehen, wie viel Respekt sie vor uns haben. Captain Klein, Sie warten auf Feuererlaubnis. John Marshall, haben Sie Check das Zerstörer ausgemacht? Weit hinter uns hängt ein einzelnes Schiff im Raum. Energieauswertung deutet auf Quantentriebwerk hin. Das ist Check da. Wir stoßen durch die Linie der Topsieder hindurch. Wenn Check da ankommt, müssen wir stark beschäftigt sein. Die Topsieder werden ihm sicheres Geleit geben wollen. Ich bitte Sie, Perry. Riskieren Sie nicht alles. Woher wollen Sie wissen, dass Chick das Funkspruch über die erfolgte Flucht wunschgemäß gewürdigt wurde? Auf den 6 Monden weiß man von dem angeblichen Anmarsch meiner Capella-Flotte. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, sind die Topsieder nur noch hier, weil sie Chector und den geflohenen Krentork haben wollen. Na, hoffentlich haben Sie recht. Ich habe. In 20 Sekunden Feuererlaubnis. Crest, reicht die Wirkungsdichte unserer Strahlwaffen über diese Entfernung hinweg? Haben Sie eine Ahnung, Rodan? Sie spielen mit einem Machtinstrument, von dem Sie so gut wie gar nichts verstehen. Das werden Sie erleben, Tora. Raumjäger fertig zum Ausschleusen. Mutanten sind an Bord. Feuer frei. Raumjäger ausschleusen. Wir prallen mit einem Topsieder zusammen. Die beiden Raumjäger mit Nissen und Derringhaus sind draußen. Von dem Topsieder ist nur eine Feuerwolke übrig geblieben. Er hätte ausweichen können und müssen. John Marshall? Tako Kakuta und Ras Chubai sind an Bord der beiden Raumjäger. Sie werden versuchen, Sektor aus dem Zerstörer zu holen. Der verrohene Chector trieb mit seinem Zerstörer in die Flotte der Topsieder hinein. Von da an ging alles blitzschnell. Ein Kommando kam an Bord, packte ihn und schleppte ihn auf ein topsidisches Schiff. Krentork dachte nicht daran, irgendetwas für ihn zu tun. Der Tutor sprach erst wieder, als er sich zusammen mit dem Pharaonen in der Hauptleitzentrale eines topsidischen Schlachtraumschiffes befand. Die Unterlagen, Pharaone, wo sind sie? Ich fordere ein vertragliches Abkommen. Ich will einen Vertrag. Er muss die Unterlagen bei sich haben. Nehmt sie ihm weg. Tork, das ist gegen unsere Abmachung. Nein! Tutor, hier ist die Spule. Lass mich los! Lass mich, verdammt! Tork, Sie sind ein Verräter! Ich habe Ihnen das Leben gerettet, aber Sie... Was wissen Sie über die Ankunft einer Arkonidenflotte aus dem System, das Sie Capella nennen? Ah. Rodan hat einen Kurier geschickt. Sagen Sie die Wahrheit. Ihr Untergebener wird zurzeit verhört. Er wird alles sagen, was wir wissen wollen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Der Kurier ist mit einem kleinen Kugelschiff abgeflogen. Die Frau hat es mir verraten. Die Frau, die erschossen wurde. Rodan wartet auf die Flotte. Der Tort ist von ihm informiert worden. Damit wird der entschlüsselte Funkspruch bestätigt. Die Heimatwelt dieses Rodan wird also von starken Schiffen entblößt. Was ist mit der Stardust? Sie ist über die Bahn des 40. Planeten hinausgeflogen. Greift ihr doch nicht an. Rodan wartet die Ankunft der Flotte ab. Und hier ist der Bericht von dem Verhör des anderen Pharaonen. Der Mann hat vor seinem Tod die gleichen Aussagen gemacht wie Chector. Bringt Chector in eine Bodenschleuse. Wir nehmen ihn mit zur Mondfestung. Nein! Nein! Ich will einen Vertrag! Einen Vertrag! Dieser Narr. Wir werfen ihn ins All hinaus, sobald wir Capella erreicht haben. Die beiden winzigen Raumjäger der Stardust glitten in den Raum hinaus. Sie näherten sich dem topsidischen Stützpunkt auf dem 6. Mond des 40. Vega-Planeten. Die beiden Teleporter Tako Kakuta und Rast Chubai machten sich für den Absprung bereit. Tako, Rast, fertig machen zum Absprung. Sie haben eine Entfernung von etwa 32.000 Kilometern zu überwinden. Näher können wir nicht an die Mondfestung und das Flaggschiff heran. Schaffen Sie das. Himmel, 32.000? Das kostet viel Kraft. Es wird klappen. Tako, denken Sie an den Einsatzanzug für Chector. Natürlich, Nissen. Glauben Sie, ich vergesse das Wichtigste? Achtung. Sie haben uns in der Ordnung. Achtung. Ras, Tako, es ist gleich soweit. Daringhaus und ich schießen auf ein Lager neben den Kuppeln. Das wird die Topsieder ablenken. Wir sind soweit. Dann los. Feuer. Jetzt ihr beiden. Weg sind sie. Fantastisch. Sie sind im Flaggschiff. Hoffentlich finden sie Chector rechtzeitig. Rast Chubai und Tako Kakuta waren aus den Kabinen der Raumjäger verschwunden. Diese rasten an dem 6. Mond und dem größten Teil der Topsiederflotte vorbei und entfernten sich so schnell, dass die echsenartigen Wesen sie mit ihrem Abwehrfeuer nicht mehr erreichten. Rast Chubai und Tako Kakuta materialisierten unbemerkt in dem Flaggschiff der topsidischen Flotte. Sie richteten die arkonidischen Psychostrahler auf die Hauptleitzentrale und suggerierten dem Flottenkommando, unter allen Umständen das Capella-System mit Rodans angeblicher Heimatwelt anzufliegen. Sodann machten sie sich auf die Suche nach Chector, der einen winzigen Sender in seinem Ohr versteckt hatte. Chector muss hier ganz in der Nähe sein. Ja, das Peilzeichen wird lauter. Hier! Hier muss es sein. Ist er da? Ja, wir haben ihn gefunden. Ich springe zu ihm. Warte hier, Ras. Ich komme gleich wieder, Tako. Beeil dich. Ich springe kurz zur Zentrale. Gut, ich bin gleich zurück. Hallo, Chector, da bin ich. Tako Kakuta, endlich. Legen Sie den Schutzanzug an, schnell. Gibt es hier Wachen? Nein. Niemand hat sich um mich gekümmert. Sie starten. Schneller, Chector. Wir müssen weg. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich schalte den Reflektor ein, damit wir unsichtbar werden. Niemand darf uns sehen. Ich bin fertig. Hier. Meine Hand. Wo ist Rast Chubai? Unsichtbar in der Zentrale. Er bearbeitet den Flottenkommandanten mit dem Psychostrahler. Hoffentlich kommt er bald zurück. Wir müssen das Schiff verlassen, bevor es in den Hyperraum geht. Und dann? Wenn Rast Chubai da ist? Dann teleportieren wir in den freien Raum. Man wird uns auffischen. Da ist Rast Chubai. Er ist zurück. Endlich, Ras. Wir müssen verschwinden. Einverstanden. Ab dafür. Die topsidische Flotte beschleunigte mit Höchstwerten. Sie raste aus dem Vega-System heraus und hatte bald die nötige Geschwindigkeit zum Hypersprung nach Capella gewonnen. Rodan ließ Rast Chubai, Tako Kakuta und Chector aus dem Weltraum bergen. Wohlbehalten kehrten diese drei Männer an Bord der Stardust zurück. Sie gingen in die Hauptleitzentrale, wo sich alle wichtigen Persönlichkeiten der Vega-Expedition versammelt hatten. Achtung, die Transition erfolgt in 10 Sekunden. Dann verschwindet die topsidische Flotte von den Ortungsschirmen. Wenn Sie jetzt springen, haben Sie in der Tat genau nach meinen Rechenunterlagen programmiert. Dann landen Sie im Capella-System. Da. Die Topsieder sind weg. Auf die Sekunden genau. Sie sind in den Hyperraum gegangen. Ausgezeichnet. Damit sind wir Sie zunächst los. Jetzt fragt sich nur, was Sie in dem menschenleeren System unternehmen werden. Sie merken sofort, dass Sie einem Betrug aufgesessen sind, Perry. Es dauert nicht lange, bis Sie wieder hier sind. Nein, Bully. Bestimmt nicht. Die Topsieder kommen nicht zurück. Woher wollen Sie das wissen, Crest? Da die Topsieder meinen Daten genau gefolgt sind, wie aus dem Zeitpunkt der Transition klar hervorging, wird die gesamte Flotte im Kern der Sonne Capella aus dem Hyperraum kommen. Was? Was war das? Im Kern der Sonne? Das ist das Ende. Das Ende für alle. Crest, was haben Sie getan? Er hat die Flotte mitten in eine Sonne geschickt. Es tut mir leid, Perry. Ich bin Arkonide und Vertreter des großen Imperiums. Es war meine Pflicht, so zu handeln. Sie tragen dafür keine Verantwortung. Crest, ich kann das nicht glauben. Wenn Sie erlauben, ziehe ich mich jetzt zurück. Ich bin etwas müde. Die letzten Stunden waren doch sehr anstrengend.